Nazi-Rap-Musik kreierst, glaubst du denn, was ich glaub, kannst du dich differenzieren. Ein Freund, der zweimal kurz hier, das, was wir artikulieren, ist wie ein Matrikulieren. Auf alle Uni und Formen sind wir doch uniformiert, sind wir nicht. Ich sprech an dieser Stelle für mein Bruder Blasbeat-König von gleich mal mit. Am Mikrofon bin ich fit und diese Tatsache, die nutz ich geschickt, um verzwickte Sachverhalte zu kicken und verdickte Reaktion mal zu fake. Fick dich echt, diese Pickel können nix, diese Picks blicken nix, ihre verpixelte Sicht ist nix. High Definition, wer ich bin, Henry Eggman, du kennst mich doch, ich bin der Typ von der Karte, nee, ich bin wie Kant und nicht wie Kant mit C. Du kannst es sehen, wie galant wir den Planeten verdrehen, wie knet du hier. Wir wollen nicht kritisieren, weil ich Nazi-Rap-Musik kriege, auf der Lehrer, was ich glaube, der dich differenziert. Und jetzt wartet kurz hier, das, was wir artikulieren, ist wie ein Matrikulieren. Auf einer Uni im Wort sind wir doch uniformiert, sind wir nicht. Nenne sich, wer diese Art der Propaganda ablehnt, hast du damit ein Problem? Wenn ja, dann leck mich am Arsch, wenn nein, dann lass ich dich ein in meine Welt voller Reim und blass die Bläste den Marsch. Blass die Bläste den Marsch, blass die Bläste den Marsch, blass die Bläste den Marsch.